Teil 9. Ein halbes Jahr war seitdem hingegangen, ein Frühling, ein Sommer, und man war wieder mitten im Herbst. Von den beiden Toten wurde noch öfters gesprochen, aber ihre Gestalten verblassten immer mehr und rückten schattenhaft in die Ferne, wie alle, die nicht mehr da sind. Henning hatte angefangen, sich um seine Karriere, die ihn im Grunde so wenig interessierte, zu bekümmern. Er kultivierte die Beziehungen, die sein Vater ihm angeraten, und arbeitete sich bei einem Rechtsanwalt ein. Es war dies ein Bekannter von ihm, der begriff, um was es sich handelte, und ihn mit ungläubigem Staunen wochenlang regelmäßig im Büro erscheinen sah. Henning selbst wunderte sich vielleicht noch mehr darüber, war aber im Grunde nicht sehr überzeugt, dass er nun wirklich eine Bahn beschritten habe, die ihn über kurz oder lang an ein wünschenswertes Ziel bringen würde. Im Gegenteil, je mehr die anderen erst schüchtern, dann immer zuversichtlicher auf die beginnende Wandlung seines Lebens blickten, umso unwahrscheinlicher erschien sie ihm selbst. Sorgfältig verbarg er den Widerwillen, mit dem er von seinem Tagewerk nach Hause zurückkam und sich wieder in den eigentlichen Erasmus Henning mit der geordneten Behaglichkeit und der tropischen Indolenz zurückverwandelte. Die letztere hatte ihn auch trotz aller großen Entschlüsse veranlasst, seine bisherige Wohnung und den damit verbundenen Lebensapparat beizubehalten. »Schilt mich nur pathologisch, so viel du willst«, sagte er gelegentlich zu Burmann. »Ich erkenne es vollkommen an, wie ein Schuldkonto, das man mir schwarz auf weiß oder lila auf weiß vorlegt. Wie, ob und wann ich es einmal arrangieren werde, weiß ich noch nicht. Siehst du, wenn die sattsam bekannten Stränge reißen, erschießen kann ich mich immer noch als außerordentliches Mitglied des Selbstmordvereins. Aber unpathologisch existieren, das bringe ich nun einmal nicht fertig.« Er bekam daraufhin einen der Burmannschen Blicke und eine der Burmannschen Bemerkungen. »Du bist schon ein ganz schwerer Fall, wenn du nur selbst wüsstest, was für Unsinn du wieder daherredest.« »Du verstehst es aber doch. Man nehme mir das Beiwerk meines Lebens, an dem ich nun einmal hänge wie ein Sammler an seinen Raritäten. So bin ich entwurzelt und tauge zu nichts mehr. Es gibt mich überhaupt nicht mehr. Ich brauche das Haus hier, die Straße, die ich gewöhnt bin, dich und Käthe, so wie ihr hier seid, nicht wie ihr in irgendeiner beliebigen Dreizimmerwohnung kommen und gehen würdet. Last not least, Josias und unser Morgenzeremoniell.« »Und wenn nun der Alte eines schönen Tages eingeht?« »Das tut er nicht. Solange alles bleibt, wie es ist, bin ich überzeugt, er lebt weiter wie der ewige Jude. Wären wir dagegen umgezogen, so würde er sicher sofort in Staub zerfallen.« »Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Übrigens spricht da viel die Belastung der Herkunft mit. Ihr seid Herr und Knecht auf der eigenen Scholle geboren und lebt dann in ewigem Heimweh, wenigstens nach einer unveränderten Wohnstätte, nach den Leuten, die euch schon als Kinder auf dem Arm getragen haben und so weiter. Ich kenne so etwas nicht, ich bin einfach da, wo ich bin. Es würde mich nicht im geringsten berühren, wenn ich von morgen an am entgegengesetzten Ende der Stadt oder der Welt leben sollte.« »Ganz richtig. Von der Scholle weg bleibt man immer heimatlos und sucht etwas Ähnliches oder ein Surrogat dafür. Oder man kann nur gleich ganz weit fortgehen, in die Tropen zum Beispiel.« »Ach, das ist wieder so echt«, sagte Burmann. »In die Tropen gehen. Eine andere Wohnung suchen ist unmöglich. Seine Lebensgewohnheiten ändern, ausgeschlossen. Aber nach Afrika oder Australien oder auf den Mond auswandern, Bagatelle.« »Gewiss. Das ist auch viel einfacher«, antwortete Henning im tiefsten Ernst. »Warum hast du denn nie daran gedacht?« »Mein Gott«, sagte Erasmus langsam. »Was sollte ich dort, solange ich mich hier wohlfühle? Aber die Käuze haben mir neulich einmal lang und breit davon gesprochen. Sie meinten, ich passe so gut dorthin. Du weißt ja, wie sie sind. Sie betrachten alles vom künstlerischen oder ähnlichen Gesichtspunkten. In meinem Fall stellten sie sich zum Beispiel ein sonnenheißes Land vor, mitten darin ein komfortables Clubhaus, und davor sitze ich in weißem Anzug, von Niggerboys umgeben, die mir mit ungeheuren Palmblättern Kühlung zufächeln. Wenn weiter nichts dabei zu tun wäre, möchte mir das auch ganz gut gefallen. Die Käuze treiben es wie einen angenehmen Sport, Menschen und Verhältnisse ausfindig zu machen, die zueinander stimmen. Sie können sich daran auch wirklich ins Zeug legen, um diese und jene zusammenzubringen. Käthe nennt Augustin deswegen den Impresario des Schicksals, und er hört das gar nicht ungern. So lass dich nur von ihm in das komfortable Clubhaus verpflanzen, er hat damit nicht so Unrecht. Er unterhandelt auch schon mit dem Kommerzienrat, der soll irgendeine wunderbare Position für mich ausfindig machen. Ich nehme sie zwar lieber aus einer anderen Hand entgegen. Du verkehrst in letzter Zeit viel mit ihnen, wie mir scheint. Ja, das Café, wo die Käuze tagen und Schicksale lenken, liegt an meinem Weg zum Büro. So mache ich dort fast regelmäßig noch eine letzte Rast und lasse mich mit milder Zukunftsmusik und schönen Bildern trösten. Käthe kam in das Zimmer mit einer weißen Schürze angetan. Sie hatte die Aufsicht geführt, während Josias und Frau Lohr Burmanns Konsultationszimmer der allwöchentlichen großen Reinigung unterzogen. »Fertig, Hans! Es glänzt alles nur so, und Josias ist aufs Neue überzeugt, dass wir uns doch noch heiraten, weil ich mich so gut um deine Sachen kümmere. Er ist sehr dafür. Ich glaube zum Teil aus Besorgnis, dass sonst Erasmus eine Mésalliance mit mir eingehen möchte. Einer von euch muss es ja schließlich sein.« »Liebste, einzige Käthe, legen Sie die Schürze weg, die Ihnen nicht steht, und dann auch das leidige Thema, wer von uns dreien sich verheiraten soll«, bat Henning. »Die Sache ist noch lange nicht spruchreif.« Sie war aber eigensinnig, behielt die Schürze an und beanspruchte den Schaukelstuhl, den er ihr nicht ganz bereitwillig abtrat. »Es ist so selten geworden, dass wir alle drei beisammen sind«, sagte sie fast traurig. »Alles hat sich verändert. Haben eigentlich die beiden Kinder eine so große Rolle bei uns gespielt? Oder ist es, weil wir den Schrecken noch nicht verwinden können? Gerade heute habe ich wieder so viel daran gedacht, und mir ist, als hätten wir uns alle seitdem verändert, etwas von unserer Spannkraft eingebüßt.« Keiner antwortete, während sie langsam schaukelte und in die Luft sah. »Wovon habt ihr denn gesprochen, als ich hereinkam?« »Von den Käuzen«, antwortete Henning erleichtert. »Ich erzählte Hans, wie ich mich alle Nachmittage von Ihnen aufrichten lasse. Sie haben tiefes Verständnis dafür, dass mein Büro und ich eine unglückliche Zusammenstellung ergeben und spintisieren darüber, während Ihr anderen mit Eurem gesunden Menschenverstand das nicht einsehen wollt und stumm an meinen Leiden vorübergeht.« »Ja, Sie sind so etwas wie ein unverstandener Mann.« »Pfui«, sagte Erasmus. »Und überhaupt hat es etwas Aufreibendes, wenn fortwährend festgestellt wird, wie jemand ist und was er ist. Wozu? Es weiß ja doch keiner etwas vom anderen. Erinnerst du dich noch, Hans, wie du damals mit meinem Vater über Georg gesprochen hast? Du meintest noch, er habe das Zeug dazu, etwas Besonderes zu werden. Tags darauf hat er sich mir nichts, dir nichts erschossen. Ebenso Hedi, die wir alle für einen netten, aber oberflächlichen Backfisch hielten. So viel weiß man voneinander. Aber nach dem, was Sie erzählen, machen die Käuze es auch nicht viel anders. Und da finden Sie es wohltuend.« »Nein, die eben nicht. Sie gehen einige Schritte weiter. Sie stellen wohl erst fest, wie ein Mensch ist und wie die Verhältnisse sind, seine, die nicht für ihn passen, und andere, die vielleicht für ihn passen würden. Und dann machen sie sozusagen Arrangierproben. Der da steht nicht gut, bewegt sich nicht richtig, nimmt sich in dieser Beleuchtung ungünstig aus. Stellen wir ihn anderswohin. Zum Beispiel, der jugendliche Liebhaber Henning eignet sich nicht für Heldenrollen. Auch als Schreiber bei einem Advokaten macht er schlechte Figur. Lassen wir ihn lieber nur in Salonszenen auftreten oder als Afrikareisenden. Versteht ihr, sie wissen wenigstens so etwas wie Hoffnung zu erwecken, dass die schlechte Inszenierung des Lebens hier und da abgeändert werden könnte.« »Ich verstehe schon«, warf Burmann ein, »und für Leute, die immer eine Regie brauchen wie du, ist das gewiss ein wünschenswerter Verkehr. Mir dagegen würden solche Gespräche auf die Nerven fallen, wenn ich sie oft mit anhören müsste.« »Du hast auch Pech gehabt. Die beiden Male, als du mit warst, wurde nur über französische Küche im vorigen Jahrhundert und über die talentvolle Nichte gesprochen.« »Und mir scheint, es wurde beides etwas zu wichtig genommen.« »Wie man es nehmen will. Sie halten eben die französische Küche für einen wichtigen Lebensfaktor, und die Nichte macht ihnen viel zu schaffen.« »Kennst du sie?« »Nein, ich habe sie noch nie zu Gesicht bekommen. Ich glaube, sie halten mich für gefährlich. Das Mädchen kommt irgendwo aus dem Wildwest und soll nun gesellschaftlich zugestutzt werden. Sie haben sozusagen Mutterstelle an ihr zu vertreten. Wessen Nichte ist sie denn eigentlich? Fragte Burmann. Ihr sprecht immer von den drei Herren, als ob sie ein Sammelbegriff wären. Ich muss allerdings sagen, dass sie sich damals auch so benahmen. Augustin führte beständig das Wort und die beiden anderen sind mir ganz unklar geblieben. Gewiss, sie sind nur Begleiterscheinungen, Nebenkreuze. Weintraub und Leithecker. Es gehört unbedingt zu ihnen, dass sie so wunderliche Namen haben. Die Namen sind lustig. Sie klingen wie erfunden. Und die Nichte ist natürlich Augustins Nichte, erläuterte Henning weiter. Weintraub und Leithecker partizipieren nur an den Freuden und Sorgen, die sie um sich verbreitet. Aber was mich weit mehr interessiert, es scheint, dass sie etwas darüber erfahren haben, wer Lucy ist. Woher wollten sie mir nicht sagen? Sie tun immer gern etwas geheimnisvoll, und das Vergnügen kann man ihnen ja lassen. So sind wir auch noch nicht ganz sicher, ob die Personalien stimmen. Nun fuhr Käthe auf, wie von einer Tarantel gestochen. Und das sagen sie erst jetzt? Mein Gott, was sind sie für ein Mensch? Sie hatte ihm die Morgenstunde bei Schönlang immer noch nicht vergessen, und das schien ihr wieder ein neuer Verrat. Burmann beobachtete die beiden wie aus einem Hinterhalt und sagte dann wie in schmerzlicher Resignation, »So wird also dieses Spiel von Neuem beginnen. Aber erzähl uns doch.« »Sie soll eine schwedische Sängerin oder Tänzerin sein und wollte hier auftreten. Das hat sich dann aus irgendeinem Grunde zerschlagen. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie diesen Winter wiederkommt. Und der verdammte Schwede ist wahrscheinlich Pianist, begleitet sie auf dem Klavier und auch durchs Leben.« Henning schwieg, dachte an den vergangenen Winter und fügte dann hinzu, »Wenn es wirklich dieselbe ist, man kann sich ja auch irren. Und wer weiß, ob sie mich jetzt noch interessiert.« Dann zog er sich in seine Gemächer zurück, um, wie er sagte, noch einen Prozess zu bearbeiten, und die beiden anderen blieben allein. Burmann trat zu Käthe heran, die regungslos im Schaukelstuhl lag, immer noch mit der weißen Hausfrauenschürze, und mit ihren schönen, klaren Augen zu ihm aufsah. In ihrem Ausdruck war einen Moment lang etwas Hilfesuchendes. Er legte ganz vorsichtig die Hand auf ihre Schulter und fragte, »Käthe, liebst du ihn eigentlich?« »Nein«, antwortete sie, »ich kann ihn nicht ausstehen, und er mag seine Lucy nur alleine suchen.« Es schien, dass Hennings Interesse für Lucy noch nicht gänzlich erloschen war, denn er nahm seine abendlichen Irrfahrten wieder auf, und die anderen bekamen ihn wenig mehr zu Gesicht, da er spät nach Hause kam, die Vormittage wieder wie früher verschlief und dann gleich nach Tisch mit seiner Aktenmappe verschwand. Einmal hatte er Käthe aufgefordert, mitzukommen, sie zeigte sich aber launisch und wollte einstweilen von keinem gemeinsamen Spleen mehr wissen. Er kam dann auch nicht wieder darauf zurück und ging mehr und mehr seine eigenen Wege.